sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Spiegel im Januar 2016 wollen wir unsere Sendung beginnen mit der Energiewende und einen kleinen Rückblick, wie diese verlaufen ist im Jahr 2015. Dann wollen wir schauen zu Nazis, die nicht inhaftiert wurden und wie da die Zahlen aussehen, insbesondere in Bezug auf Nazi-Terroristen wie den NSU, sind solche Zahlen ja nicht uninteressant. Hierzu gibt es Neuigkeiten. Danach schauen wir nach Berlin-Neukölln. Hier gab es am Montag eine Pressekonferenz und zwar zu zwei möglicherweise Nazimorden und zwar zu Burak und Luke, zwei jungen Erwachsenen, die in Neukölln ermordet wurden. Und dann schauen wir ein bisschen internationaler, zuerst in die Türkei, zu der Kumpanei der BRD mit dem türkischen Staat und, ja, und den Verbrechen, die gerade dort begangen werden. Ehe wir dann weiterschauen nach Lateinamerika und wie dort der Aufstieg der neuen Rechten stattfindet und wie genau diese aussieht, ehe wir abschließend wieder zurück hier in die BRD schauen und zwar zu einem Militärstützpunkt in Schleswig-Holstein, wo Drohnen stationiert werden sollen. Gibt es eine Serie von Jahresrückblicken 2015 und am 6.1. ging es um die Energiewende und der Titel des Artikels ist Problem vertagt, Ausbau der Alternativen verlangsamt sich, Energiekonzerne werden gebauchpinselt. Eigentlich war es hinsichtlich der Implementierung erneuerbarer Energieträger in Deutschland ein guter Start ins Jahr 2015. Das gilt besonders für die Windenergie, die 2014 kräftig zugelegt hatte. Auf See und vor allem an Land waren Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 4.750 Gigawatt errichtet und ans Netz angeschlossen wurden. Das war ein neuer Jahresrekord. Allein in diesen Anlagen lässt sich übers Jahr verteilt in etwa so viel Strom wie in einem der größten Atomkraftwerke erzeugen. Insgesamt kletterte der Anteil der erneuerbaren Energien, zu denen auch Solaranlagen, Wasser- und Biomassekraftwerke zählen, am Nettostrombedarf 2014 auf 28,7%. 2015 ist der Beitrag der sauberen Energieträger noch einmal sprunghaft gestiegen und wird vermutlich bei rund 34% liegen. Der Zuwachs ging vor allem auf das Konto der Windenergie, unter anderem eine Folge des windreichen Wetters in diesem Jahr. Auch die Solaranlagen erzeugten 2015 etwas mehr Strom als im Vorjahr. Allerdings hatte sich das Wachstum des Solarausbaus sehr verlangsamt. Die von Januar bis Ende Oktober bei der Bundesnetzagentur angemeldeten neuen Solaranlagen erreichten zusammen eine Gesamtleistung von nur 1,36 Gigawatt. Gegenüber den Boomjahren 2009 bis 2011 ist das eine drastische Verlangsamung der Entwicklung. Die aktuelle Situation ist paradox. Weil seinerzeit die Anlagen noch sehr teuer waren, bekommen ihre Besitzer für jede Kilowattstunde Strom, die sie ins Netz einspeisen, 40 Cent oder mehr. Der genaue Betrag hängt vom Jahr der Inbetriebnahme ab. Für Strom aus Anlagen, die im Dezember 2015 neu ans Netz angeschlossen wurden, gibt es hingegen je nach Größe und Standort nur noch 8,53 und 12,31 Cent pro Kilowattstunde. Das lohnt sich offensichtlich nur noch für Enthusiasten. Daneben müssen die Besitzer von Neuanlagen auf jede selbstverbrauchte Kilowattstunde eine Abgabe von mehreren Cent abführen, was zusätzlich Interessenten abschreckt. Erschwerend kommt schließlich hinzu, dass es seit Anfang 2015 für Strom aus neuen Freiflächenanlagen ab einer Größe von 100 Kilowatt nur noch eine Förderung gibt, wenn sie an einem zentralen Ausschreibungsverfahren teilnehmen. Mitte Dezember war bereits das dritte Verfahren abgeschlossen. Den Zuschlag erhielten Projekte mit einer Gesamtleistung von 518 Megawatt. Sie werden vermutlich im kommenden Jahr verwirklicht. Diese Erfahrung scheinen die Befürchtungen von Kleinen der Branche und engagierten Bürgern zu bestätigen. Während entgegen der Versprechungen der Politik bisher keine weitere Verbilligung des Solarstroms auszumachen ist, kommen vor allem größere Unternehmen zum Zug. In der ersten Runde hatte zum Beispiel die Syberg Solar GmbH aus Rheinland-Pfalz mit diversen Tochterunternehmen 40% der ausgeschriebenen Leistung zugesprochen bekommen. In der zweiten Runde machten vor allen anderen EnBW Solar und E.ON das Rennen. Erst in der dritten Runde gegen Jahresende kam eine kleine Energiegenossenschaft zum Zuge. Auch im Hinblick auf Arbeitsplätze ist die Bilanz durchwachsen. In der Windenergiebranche laufen die Geschäfte in In- und Ausland gut. Rund 150.000 Menschen finden bei Herstellern, Zulieferern und in der Wartung ihr Auskommen, heißt es beim Bundesverband Windenergie. Weniger gut sieht es in der Solarindustrie aus, wo von einst 130.000 Arbeitsplätzen nur noch 30.000 übrig geblieben sind. Noch schlimmer hat es die Biogasbranche getroffen, wo kaum neue Anlagen gebaut werden. Gerade 36 Megawatt neue Biogasleistungen kamen 2015 hinzu. Das ist nicht nur für die Anlagenhersteller katastrophal, von denen manche inzwischen Insolvenz anmelden und Beschäftigte entlassen musste. Auch für den Strommix ist es schlecht. Da Wind- und Solarenergie nicht teuerbar sind, braucht es zu ihrer Ergänzung Speicher und flexible Gaskraftwerke. Biogaskraftwerke können diese Lücke schließen, weil sie zunehmend bedarfsgerecht gesteuert werden. Außerdem gäbe es die noch viel zu wenig genutzte Möglichkeit, das Biogas zu säubern und ins Erdgasnetz einzuspeisen. Dann könnten mit ihm auch konventionelle Gaskraftwerke betrieben werden. Doch die 2014 verabschiedete Novelle des Erneuerbaren Energiegesetzes, EEG, hat den Ausbau durch zu geringe Förderung fast zum Erliegen gebracht. Nur noch 100 Megawatt Zubau sind vorgesehen, aber die wurden in diesem Jahr nicht einmal erreicht. Kurz vor Weihnachten hat der Bundesrat die Regierungskoalition aufgefordert, mit der nächsten EEG-Novelle 2016 zumindest bessere Regelungen für die Altanlagen zu finden. Zum Beispiel sollte die nachträgliche Flexibilisierung, mit der die Anlagen bedarfsgerecht betrieben werden können, besser unterstützt werden, fordert die Länderkammer. Über die neue EEG-Novelle wird im kommenden Jahr mit Sicherheit intensiv gestritten werden. Nach den Plänen von Union und SPD soll der weitere Ausbau der erneuerbaren Energieträger in ein enges Korsett gezwängt werden. Das Ziel ist, dass sie 2025 nicht mehr als 45% zum Bruttostromverbrauch beisteuern sollen. So stand es im November in einem Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministeriums, mit dem der Gesetzentwurf vorbereitet wird. Das läuft darauf hinaus, dass das jährliche Wachstum auf 1,2 bis 1,5% beschränkt werden soll. Das ist natürlich ganz im Sinne der großen Energiekonzerne, die ihre Stein- und Braunkohlekraftwerke entsprechend länger betreiben könnten. Erreichen will das SPD-geführte Ministerium diese Vorgaben, indem schon ab 2017 auch für die Windenergie Ausschreibungsverfahren eingeführt werden. Der Bundesverband Windenergie und die IG Metall Küste haben Mitte Dezember in einer gemeinsamen Erklärung wegen dieser Pläne Alarm geschlagen. In Deutschland hat sich eine dynamische Windindustrie mit 150.000 Beschäftigten entwickelt, deren Technologie in vielen Bereichen führend auf den wachsenden Weltmärkten ist. Dieser Erfolg darf durch zu starre Kapazitätsobergrenzen, wie sie die für nächstes Jahr geplante Novelle des EEG-Gesetzes vorsieht, nicht ausgebremst werden, heißt es darin. Für die deutsche Klimaschutzpolitik ist eine verlangsamte Energiewende jedenfalls nicht förderlich. Fast die Hälfte der hiesigen Treibhausemissionen kommen aus dem Kraftwerkssektor. Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich daran kaum noch etwas gebessert. Wenn nun in den nächsten Jahren, bis spätestens 2022, die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden, könnte sich die Situation sogar noch verschlimmern. Das wird genau dann passieren, wenn nicht genug Windkraft, Biogas und Solaranlagen zur Verfügung stehen, sondern Kohlekraftwerke als Ersatz einspringen. Dabei müssen viele von diesen in den nächsten beiden Jahrzehnten ohnehin aus Altersgründen ersetzt werden. Wenn also jetzt der Ausbau der Alternativen verlangsamt wird, muss der Übergang später womöglich umso schneller erfolgen. Probleme würden also wieder einmal vertagt. Während ständig, insbesondere wenn es um Asylsuchende geht, die Gesetze verschärft werden sollen, werden bei anderen Personengruppen noch nicht mal die Gesetze angewandt. Und hier ein besonders eklatantes Beispiel wollen wir euch jetzt vorstellen. Und zwar ein Artikel aus der Süddeutschen, der fußt auf einer Anfrage einer Parlamentarierin, und zwar zu Nazis, die zu Haftstrafen verurteilt wurden, aber sich auf freiem Fuß befinden. Und der Artikel ist aus der Süddeutschen vom 11. Januar. Rechtsextremismus, hunderte verurteilte Rechtsextreme auf freiem Fuß. Die Polizei vollstreckt die Haftbefehle gegen sie nicht, womöglich, weil sie untergetaucht sind. Das weckt böse Erinnerungen an die Terrorgruppe NSU. Als der nationalsozialistische Untergrund NSU im Herbst 2011 aufflog, war das Entsetzen groß. Regierung, Opposition, Sicherheitsbehörden, alle zeigten sich bestürzt. Dass eine rechtsextreme Terrorzelle über Jahre unerkannt Morde begehen konnte, hatte man für unmöglich gehalten. Entsprechend entschlossen wurde Aufklärung versprochen. Und noch viel entschlossener wurde zugesagt, dass alles getan werde, damit sich so etwas nie wiederholen würde. Bundespräsident, Bundeskanzlerin, Polizisten und Verfassungsschützer. Es gab niemanden, der in jenen Wochen nicht diese Botschaft aussandt. Nun ist bislang tatsächlich keine neue Terrorbande entdeckt worden. Doch eine Statistik gibt zumindest Anlass zu Befürchtungen. Es ist eine kleine Statistik und sie klingt auf den ersten Blick beinahe harmlos. Sie fasst zusammen, wie viele Haftbefehle für rechtsradikale und verurteilte Straftäter derzeit nicht vollstreckt werden, weil diese Täter offenbar nicht zu fassen sind. Wie die Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Politikerin Irine Mihalik antwortete, waren zum Stichtag 15. September 2015 mehr als 450 Haftbefehle gegen 372 rechtsmotivierte Straftäter nicht vollstreckt worden. Das bedeutet, entweder werden diese Personen nicht verhaftet, obwohl die Polizei weiß, wo sie sich befinden, oder diese Verbrecher entziehen sich einer Verhaftung, weil sie untergetaucht sind. Beides ist alarmierend. Die Vorstellung, dass die Polizei den Aufenthaltsort eines verurteilten Rechtsextremen kennt und ihn doch nicht ins Gefängnis bringt, wäre ein fatales Zeichen der Schwäche. Noch gravierender wäre das Gefahrenpotenzial, das von mehr als 350 rechten Straftätern ausgeht, sollten sie, wie damals der NSU, untergetaucht sein. Nun ist nicht ausgeschlossen, dass einige der Täter nach dem Stichtag gefasst wurden, aber dass Hunderte derzeit von der Bildfläche verschwunden sind, lässt in Erinnerung an den NSU Schlimmes befürchten. zumal sich die meisten Delikte lesen, als wechselten die gesuchten Täter wie einst der NSU zwischen Raub, Beschaffungskriminalität und rechtsextremen Attacken hin und her. Diebstahl, Betrug, schwere Körperverletzung, Bankraub und Totschlag. Man braucht nicht viel Einbildungskraft, um angesichts dieser Taten an den NSU erinnert zu werden. Beunruhigend ist auch die Entwicklung der Zahlen. Als vor 2 Jahren eine ähnliche Statistik erhoben wurde, suchte die Polizei 268 Straftäter. Demnach sind die Zahlen bis heute um fast 30% gestiegen. Ich habe große Sorge, dass Neonazis im Untergrund schwerste Verbrechen begehen, wir es wieder nicht mitbekommen, sagt die Bundestagsabgeordnete Mihalik. Wo sind diese untergetauchten Neonazis, fragt sie. Haben sie sich abgesetzt? Beteiligen sie sich am Aufbau terroristischer Netzwerke? Mihalik hat erst vor wenigen Wochen im Bundestag einen zweiten Untersuchungsausschuss zur NSU-Geschichte ins Leben gerufen. Das Gremium soll unter anderem erforschen, ob die 3 bisher bekannten mutmaßlichen NSU-Mitglieder wirklich alleine waren. Es sieht so aus, als könnte der Ausschuss bald mehr Arbeit bekommen, als seine Initiatoren gedacht haben. Ebenfalls am Montag fand eine Pressekonferenz statt von den Eltern von 2 jungen Männern, die in Berlin-Neukölln ermordet wurden. Und hierzu gibt es einen längeren Artikel in der Taz vom Dienstag, und zwar direkt auf der Titelseite. Und diesen Artikel wollen wir euch jetzt vorstellen, und er heißt »Ungeklärte Morde an Migranten. Die Stille nach den Schüssen. In Neukölln wurden 2 junge Migranten erschossen. Die Familien klagen die Ermittler an, rassistischen Motiven unzureichend nachzugehen.« Melek Bektaş ringt mit den Worten, atmet schwer, ist den Tränen nah. Auch nach 4 Jahren noch, natürlich. »Der Mörder meines Sohnes läuft immer noch frei herum«, sagt Bektaş. »Wir haben noch 2 weitere Kinder. Wir haben Angst um sie. Seit 4 Jahren können wir nicht ruhig schlafen.« Bektaş gibt am Montag mit ihren Anwälten eine Pressekonferenz, ihre erste. Die 43-jährige Altenpflegerin, in den 80er Jahren mit ihrem Mann aus der Türkei nach Berlin gekommen, legt ihren schwarzen Mantel nicht ab, knetet ihre Hände auf dem Schoß. Sie sitzt im Haus der Bundespressekonferenz, mitten im Berliner Regierungsviertel. Der Ort ist bewusst gewählt, denn Bektaş' Worte sind nicht nur Verzweiflung, sie sind auch eine Anklage gegen den deutschen Staat. Warum nur findet dieser Staat nicht den Mörder ihres Sohnes? Weil er nicht genug nach rechts ermittelt, trotz der NSU-Katastrophe? Berlin-Neukölln, 5. April 2012. Burak Bektaş, ein offener, sportlicher 22-Jähriger, will nach seinem Feierabend bei der Kfz-Händlerausbildung nach dem Abendbrot zu Hause noch einmal nach draußen, sich mit Freunden treffen. Die Bektaş wohnen in einem Reihenhaus im Süden Neuköllns, wie es viele hier gibt. Es ist eine beschauliche Gegend, nicht so rau und multikulti wie im bekannten Norden. Mit 4 Freunden steht Burak an einer Straßenecke. Seltung, Ömer, Jamal, Alex. Sie plaudern, lachen. Dann tritt ein älterer Mann in dunkler Jacke an sie heran, zieht unvermittelt eine Pistole, feuert in die Runde und verschwindet wortlos. Jamal und Alex werden schwer verletzt. Burak auch. Er stirbt 45 Minuten später im Krankenhaus. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur. Neben Melek Bektas sitzen am Montag Philipp und Rita Orland, ein Ehepaar aus Manchester, beide Rentner, eigens eingeflogen für den Pressetermin. Sie halten ihre Hände, wischen sich Tränen aus den Augen. Auch ihr Sohn Luke wurde in Neukölln ermordet. Auch hier ist das Motiv bis heute rätselhaft. Rita Holland hält ein Foto in die Kameras. Es zeigt die Eltern, stolz lächelnd, nach der Abschlussfeier ihres Sohnes an der Oxford-Universität. Luke trägt schwarzen Anzug, hat den Arm um seine Mutter gelegt. Unser Sohn war so talentiert, so beliebt, sagt Rita Holland. Sie zittert. Er hätte der Welt noch so viel geben können. Berlin, Neukölln, 20. September 2015. Luke Holland, 31 Jahre, vor einem Jahr nach Berlin gekommen, um sich hier als Anwalt selbstständig zu machen, besucht in den Nachtstunden eine kleine Bar, das Der Rex. Das Publikum ist international, an den Wänden hängt Kunst. Kurz nachdem Holland das Lokal verlässt, findet ihn ein weiterer Besucher blutend auf dem Gehweg. Er sieht noch den Täter mit einer Schrotflinte weggehen, ruhigen Schrittes. Luke Holland ist mit einem Bauchausschuss verletzt. Er stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Noch am folgenden Abend wird Rolf Z. verhaftet, ein kauziger Typ, 62 Jahre alt. Er wohnt nur 50 Meter weiter. Laut dem Der Rex-Betreiber war Rolf Z. mehrmals in seiner Kneipe, auch am Tatabend. Da habe er sich beschwert, dass dort niemand Deutsch spreche. Rolf Z. schweigt bis heute. Wortlos hatte auch der nationalsozialistische Untergrund getötet. 10 Menschen erschossen, die Rechtsterroristen. 9 von ihnen waren Migranten. Taten statt Worte erkoren sie zu ihrem Leitspruch. Nie hinterließen sie ein Bekennerschreiben. Fast 14 Jahre lebten die Mörder unerkannt in Sachsen. Die Opfer aber wussten, die Morde zu lesen. Nach jeder Tat verstärkte sich die Angst in der migrantischen Community. Die Neonazis entschlüsselten die Morde ebenfalls. Dönerkiller nannte die Band ein Lied, mit dem sie die Taten verherrlichte, noch bevor der NSU bekannt wurde. Mehmet Daimergülle ergreift das Mikrofon auf dem Podium in Berlin. Er ist der Anwalt der Familie Bektas und er vertritt auch beim laufenden NSU-Prozess in München die Familien zweier Opfer. Das Tatmuster im Fall Burak Bektas erinnert doch frappierend an den NSU, sagt Daimergülle. Der Migrationshintergrund der Getöteten, die scheinbar willkürliche Opferauswahl, das wortlose Morden. Aber wieder, klagt Daimergülle, werde ein rechtsextremes Motiv nur oberflächlich geprüft. In den Akten fänden sich keine Erkenntnisse des Verfassungsschutzes. Neonazis seien als Tatverdächtige kaum überprüft worden. Außerhalb Berlins gar nicht. Was genau wurde hier aus dem NSU gelernt? Fragte Daimergülle. Wird wirklich in alle Richtungen ermittelt? Das Gefühl haben wir leider nicht. Dabei wohnen im Süden Neuköllns auch bekannte Neonazis. Gab es hier rechte Übergriffe? Wurde ein linker Jugendclub mehrmals angezündet? Seit dem Tod von Burak Bektas demonstriert eine Initiative jeden Monat, um an den Mord zu erinnern und die Ermittler zu mahnen, ein rassistisches Motiv mitzuprüfen. Unser Eindruck leider ist, sagt Ulrich Schmidt, einer der Organisatoren, dass die Familie Bektas nicht die gleiche Zuwendung bekommt wie biodeutsche Familien. Als sich der NSU 2011 enttarnte, war der Schock groß. Angela Merkel versprach, das Land werde alles in den Möglichkeiten unseres Rechtsstaats Stehende tun, damit sich so etwas nie wiederholen kann. Ein Untersuchungsausschuss im Bundestag erarbeitete 47 Konsequenzen. Bei migrantischen Gewaltopfern müsse künftig immer ein rassistisches Motiv geprüft werden, heißt es dort. Eingefahrene Denkmuster in den Ermittlungen müssten verlassen werden. Polizisten dürften ihren Blick nicht örtlich verengen, sondern müssten auch bundesweit agierende, rechte Netzwerke einbeziehen. 92% der Tötungsdelikte in Berlin werden aufgeklärt. Der Fall Burak Bektas ist einer der wenigen, der seit 2012 ungelöst bleibt. Wir haben die Empfindung, dass die Polizei nicht mehr ordnungsgemäß ermittelt, sagt Melek Bektas am Montag. Auch Rita Holland glaubt an ein politisches Motiv für den Mord an ihrem Sohn. Er wurde erschossen, weil er Englisch sprach. Und auch sie klagt über die Ermittler. Fast nichts würden sie über den festgenommenen Rolf Z. erfahren. Die Ermittler hatten nicht einmal gewusst, dass ihr Sohn Anwalt war. Und noch ein Verdacht plagt die Familien. Hängen die beiden Taten zusammen? Dafür sprechen die Tatausführungen, die Hinweise auf einen älteren Täter, der Tatort Neukölln. Tatsächlich hatte ein Hinweisgeber Rolf Z. auch im Fall Burak Bektas als möglichen Täter benannt. Dieser habe Waffen zu Hause und mal gesagt, er gehe gern ballern, in der Nähe des Ortes, an dem Burak Bektas erschossen wurde. Zudem soll in der Wohnung von Rolf Z. ein Bild von Adolf Hitler gehangen haben. Ist er der Mörder von Burak Bektas? Und, fragt Philipp Holland, hätte man ihn früher überprüft, hätte das vielleicht den Mord an seinem Sohn verhindert? Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, nennt die Kritik an den Ermittlungen im Fall Burak Bektas grob unfair. Wir tun bis heute alles Mögliche, um den Mord doch noch aufzuklären. 15.000 Euro habe man ausgelobt für Hinweise auf den Täter. Aber es gäbe so wenig Ansatzpunkte. Der Mörder handelte wortlos. Die Täterbeschreibung sei mehr als vage. Auch ein politisches Motiv habe man geprüft, versichert Steltner. Es gab keine Anhaltspunkte dafür. Genauso wenig habe eine Überprüfung von Ralf Z. ergeben. Wir gehen allem nach, sagt Steltner. Melek Bektas hat den Glauben an die Berliner Staatsanwaltschaft verloren. Wir wollen, dass bundesweit nach dem Mörder ermittelt wird. Ihr Anwalt, Daimar Güler, fordert, dass die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe den Fall an sich zieht, die oberste Ermittlungsbehörde des Landes. Das kann sie bei Fällen mit besonderer Bedeutung für die Sicherheit der Bundesrepublik tun. Daimar Güler sieht genau diesen Fall gegeben. Der Mord an Burak Bektas hat längst diese Bedeutung, weil nicht auszuschließen ist, dass es eine rechtsextreme Tat war, vielleicht gar eine NSU-Nachahmertat, und weil er erneut die türkischstämmige Community verunsichert, die die Ermittlungen genau verfolgt. Für Melek Bektas ist der Vorstoß eine der letzten Hoffnungen, dass vielleicht doch noch der Mörder ihres Sohnes gefunden wird. Die Bundesanwaltschaft aber schweigt am Montag. Eine Anfrage, ob sie den Fall der Familie übernimmt, beantwortet sie nicht. Von dem Drohnenübungsort in Schleswig-Holstein, von wo Bundeswehrsoldaten nach Syrien verlegt werden, kommen wir zu einem anderen Akteur, der auch sehr aktiv leider in Syrien ist, dort kriegsverschärfend ist. Und zwar kommen wir zu einem Ausschnitt von einem Artikel aus der sozialistischen Jugendzeitschrift Young Struggle. Und dieser heißt Erdogans Krieg und Merkels Komplizenschaft. Und wir wollen euch hier den Teil zur Komplizenschaft der BRD zu Gehör bringen. Deutschland und die Türkei sind auf den unterschiedlichsten Ebenen miteinander verbunden, sei es politisch, militärisch, wirtschaftlich. Zudem leben heute mehrere Millionen Menschen, die selber oder deren Familien aus dem Staatsgebiet der Türkei stammen, in Deutschland. Die Türkei ist zudem eines der beliebtesten Urlaubsziele für Deutsche. Deutschland ist auch der wichtigste Handelspartner der Türkei. Allein aus diesen und vielen weiteren Gründen hat die herrschende Klasse in Deutschland ein reges Interesse an den Entwicklungen in der Türkei. Auf welcher Seite der Entwicklung sie dabei steht, hat sie im vergangenen Jahr wieder mehr als deutlich gezeigt. Am deutlichsten wurde diese Position wohl, als Angela Merkel Mitte Oktober zu einem Staatsbesuch in die Türkei gereist ist. Merkel hat damit zunächst einmal ein Novum begangen, mit bürgerlichen Etiketten gebrochen. Sie hat gerade einmal 2 Wochen vor vorgezogenen Parlamentswahlen ein politisch äußerst instabiles Land besucht, um sich mit dem, selbst in ihren eigenen Kreisen, als äußerst autoritär geltenden, allein herrschenden AKP-Regime zu treffen, welches zudem bei den vorher stattgefundenen Wahlen seine Regierungsmehrheit verloren hatte. Um es kurz zusammenzufassen, Merkel hat hier ganz objektiv Wahlkampf für die AKP und das Erdogan-Regime betrieben. Sie hat mit ihrem Besuch den Terror des türkischen Staates gebilligt und ihm weitere Unterstützung und Wohlwollen zugesichert. Dieser Besuch kommt einem Freifahrtschein für Menschenrechtsverletzungen und Staatsterror gleich. Diese Tendenz bestätigt sich durch den Fakt, dass die EU ihren jährlichen Bericht zur Entwicklung der Türkei, in dem sie nicht drum herum kam, massive Verschlechterungen in Fragen der Menschenrechte und Meinungsfreiheit zu konstatieren, bis nach den Wahlen in der Türkei zurückhielt. Bei diesem Besuch und den damit einhergegangenen Treffen der Türkei mit EU-Vertretern in Brüssel wurde der sogenannte Merkel-Plan konkretisiert und beschlossen. Er bindet die Türkei offiziell in die Feste Europa ein und soll sie zum Schwert Europas gegen Flüchtlinge machen. Für ihre Dienste wird die Türkei mit 3 Milliarden Euro geschmiert, mit denen sie ihre Grenzen zu Europa hermetisch abriegeln und Flüchtlinge in Internierungslager einsperren soll. Zudem verpflichtet sich die Türkei, Flüchtlinge, die es schaffen, von dort aus in die EU einzureisen, wieder zurückzunehmen. Im Gegenzug verspricht die EU visafreies Reisen bzw. Visaerleichterungen für türkische Staatsbürger. Die Türkei soll zudem als sicheres Herkunftsland erklärt werden, was es Flüchtlingen aus der Türkei faktisch unmöglich machen würde, in Deutschland Asyl zu bekommen. Ein Land als sicher zu erklären, in dem die Regierung einen offenen Krieg gegen einen großen Teil der eigenen Bevölkerung führt, ist besonders absurd. Die im Zuge der Gespräche neu angefachten Beitrittsverhandlungen der Türkei zur EU sind bei all dem noch der unbedeutendste Aspekt. Dass dies alles kein Alleingang von Merkel war und ist, zeigen die Aussagen von anderen deutschen Politikern. So erklärte Innenminister Thomas de Maizière: Wir können nicht immer nur auf dem moralischen Sockel sitzen und alle Welt belehren über Menschenrechtszustände. Auch die SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi wies jede Kritik an Merkels Türkei-Besuch zurück. Auch wenn die Voraussetzungen außenpolitisch und in der türkischen Innenpolitik höchst schwierig sind, führt kein Weg an der Zusammenarbeit mit der Türkei vorbei. Wir dürfen diese Zusammenarbeit jedoch nicht falsch interpretieren. Merkel ist nicht irgendein Handlanger Erdogans oder hat sich bettelnd seinen Forderungen gebeugt. Ganz im Gegenteil ist Merkel als Vertreterin der deutschen Bourgeoisie an der Spitze der EU stehend in die Türkei gereist, um dort ihre eigenen Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Das Geschwafel deutscher Politiker, die Türkei sei der Schlüssel zur Lösung des Flüchtlingsproblems, ist, selbst wenn man von den unmenschlichen Bedingungen, unter denen Flüchtlinge in der Türkei leben müssen, absieht, eine doppelte Farce, denn das Erdogan-Regime schafft selber die Ursachen dafür, dass Menschen fliehen müssen. Sie schafft diese Ursachen, indem sie seit Jahren einer der engsten politischen, militärischen und logistischen Unterstützer des Islamischen Staats, Al-Nusra und anderer islamistischer Terrororganisationen ist. Sie schafft diese Ursachen, wenn sie Hunderttausende Kurden in Nordkurdistan aus ihren Städten vertreibt. Und sie hält diese Ursachen aufrecht, indem sie die effektivsten Feinde der islamischen Terrorgruppen, die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten und die mit ihnen verbundenen Kräfte angreift und Rojava, die demokratische Hoffnung des Mittleren Ostens, versucht zu vernichten. Und genau dieses faschistische Regime, welches jeden Tag Andersdenkende von seinen Sicherheitskräften erschießen lässt, dessen Präsident sich positiv auf das politische System Hitler-Deutschlands bezieht und große Sprünge macht, ein ähnliches in der Türkei zu etablieren und indem es die Herrschenden kaum noch für notwendig erachtet, die falsche Maske der Demokratie aufrechtzuerhalten, ist ein guter Freund der deutschen Regierung und Bourgeoisie. Als Jugendliche aus der Türkei, Kurdistan, Deutschland und anderen Teilen der Welt sehen wir es als unsere Aufgabe an, dies alles nicht unkommentiert zu lassen. Wir wollen sowohl über den Krieg Erdogans gegen das kurdische Volk und die Repressionen gegen die revolutionäre Bewegung als auch gegen die Komplizenschaft Deutschlands informieren, protestieren und uns organisieren. Wir werden weder die psychologischen und physischen Vernichtungsangriffe gegen die kurdische und sozialistische Freiheitsbewegung noch die Konsolidierung des faschistischen AKP-Regimes durch die offizielle Einführung der Präsidialdiktatur hinnehmen. Nach dem Motto, wenn nicht wir, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann sonst? Werden wir unseren Widerstand vergrößern, egal ob in Deutschland, Europa oder der Türkei und Kurdistan. Thank you. zu einem Artikel aus dem Le Monde Diplomatique vom Januar. Und zwar heißt dieser Artikel Die neue Rechte in Lateinamerika. Und ja, ist die neue Rechte in Lateinamerika auf dem Vormarsch. Und was dieses genau für eine neue Rechte ist, versucht dieser Artikel zu klären. Betrachten wir zunächst den ökonomischen Kontext. Im Gefolge der globalen Wirtschaftskrise, die den Höhepunkt der Rohstoffpreise beendet hat, ist die Lage in ganz Lateinamerika gekennzeichnet durch ein schwaches Wirtschaftswachstum, einen wachsenden Druck auf die nationalen Währungen und erneute von außen auferlegte Restriktionen. Nach Angaben der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik, CEPA, ist das Bruttoinlandsprodukt der Gesamtregion 2015 um lediglich 0,5% gewachsen. Die ökonomische Stagnation wirkt sich auch auf die sozialen Indikatoren aus. Dass sich diese nicht verbessert oder gar verschlechtert haben, zeigt an, dass der Spielraum für soziale Umverteilung ausgereizt ist. Das erklärt zum Teil die schlechten Wahlergebnisse für die linken Regierungen in Venezuela und Argentinien, wie zuvor bereits in Brasilien. Die Stimmenverluste der Linken gehen mit dem Aufstieg einer neuen Rechten einher, die sich in dreifacher Hinsicht grundlegend von der alten Rechten unterscheidet. Sie ist demokratisch, postliberal und sogar bemüht, sich ein soziales Antlitz zu geben. Letzteres könnte man auch populistisch nennen, wenn dieser Begriff nicht so abgenutzt wäre, und zwar in seiner abwertenden wie in seiner einst positiven erkenntnistheoretischen Idealisierung, die aber bereits etwas verschlissen ist. Sehen wir also genau hin. Der Hang der Rechten zur Demokratie ist für Lateinamerika etwas absolut Neues. Historisch gesehen haben die konservativen Kräfte selten der Versuchung widerstanden, bei der Armee anzuklopfen, wenn sie ihre Interessen nicht über Wahlen durchzusetzen vermochten. So war es 1955, 1966 und 1976 in Argentinien, 1964 in Brasilien, 1973 in Uruguay und in den 1980ern in ganz Zentralamerika. Dasselbe taten die Konservativen, wenn sie die Radikalität einer linken Regierung nicht länger hinnehmbar fand, etwa im Chile Allende oder im Guatemala von Arbenz. In diesem insgesamt militarisierten Kontext gehörte der Rückgriff auf die Armee zum politischen Spiel, das zuweilen auch die Linke mitspielte, so 1968 in Peru und im Jahr 2000 in Ecuador. Das ist heute nicht mehr so. Auch die lateinamerikanische Rechte hat die Demokratie als einzig mögliches System anerkannt, die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von allen anderen, die bisher ausprobiert wurden, wie es in Churchills berühmtem Aphorismus heißt. Das bedeutet natürlich nicht, dass Putsch- oder Destabilisierungsversuche und andere autoritäre Ausrutscher ihr völlig fremd geworden wären, wie jüngere Ereignisse in Honduras, Paraguay, Ecuador und Bolivien zeigen. Manchmal verlegt sie sich auch auf eine Methode, die erst im 21. Jahrhundert aufgekommen ist, nämlich ungeachtet institutioneller Verfahren eine klare Wahlniederlage zu leugnen. Diese Unsitte ist allerdings nicht auf die Rechte beschränkt. Man erinnere sich an die mexikanischen Wahlen von 2006, als López Obrador seine Niederlage mit Wahlbetrug erklärte. Ungeachtet solcher Differenzierungen lautet der entscheidende Befund. Inzwischen stellen die echten Reaktionäre eine Minderheit innerhalb der neuen Rechten dar, die insgesamt komplexer und widersprüchlicher ist, als es eine vereinfachende Sichtweise wahrhaben will. Die meisten heutigen Parteien sind in der Endphase der autoritären Regime entstanden, in manchen Fällen sogar in Konfrontation mit ihnen. Das gilt etwa für die brasilianische PSDB, eine modern orientierte Partei von nebenberuflichen Politikern und Intellektuellen, die bei den Protesten gegen die Militärregierung in den 1980er Jahren mitmachte, oder für den Ex-Präsident Piñera in Chile und sein berühmtes Nein, mit dem er in Plebiszit von 1988 gegen die Verlängerung von Pinochets Amtszeit stimmte. Der demokratische Charakter der neuen Rechten, jenseits ihrer Überzeugungen, die wir nicht näher untersuchen wollen, da wir keine Psychologen sind, erklärt sich also aus ihren Anfängen. Das hat freilich einige ihrer Protagonisten nicht gehindert, sich später mit Parteien zu verbünden, die den Diktaturen nahestanden. Die neue Rechte ist auch postneoliberal. Ihre Wirtschaftsprogramme enthalten zwar altbekannte, marktfreundliche Rezepte, aber nur selten explizite Vorschläge zur Deregulierung, Privatisierung oder zum Freihandel, die der Washington-Konsensus von 1990 als Kernforderung enthält. Diese Strategie hat weniger mit schlauem politischem Marketing zu tun, als mit dem aktuellen Stand der Dinge. All diese Reformen wurden bereits umgesetzt und sind, trotz unterschiedlich großer Korrekturen und Gegenreformen, großenteils noch immer in Kraft. Zum Beispiel liegt der durchschnittliche Zolltarif in Lateinamerika, ein Indikator für den Freihandel, derzeit bei 14%. gegenüber 42,5% im Jahre 1985. Die Arbeitskosten, Indikator für Flexibilisierung, sanken um 40%. Mit anderen Worten, die konservativen Wirtschaftsprogramme verzichten auf explizit neoliberale Inhalte nicht etwa, weil diese nicht salonfähig wären, sondern weil sie längst umgesetzt sind. Interessant ist dabei allerdings, dass die Staatsausgaben, Indikator für staatlichen Interventionismus, von 20,5 auf 35% des Bruttoinlandsproduktes angestiegen sind. Wenn die neue Rechte keine besonders neoliberalen Wirtschaftsstrategien vorschlägt, ist sie deshalb also noch längst nicht links. Denn eine Rechte ohne Linke ist ein Ding der Unmöglichkeit, ja eine politische Absurdität. Und natürlich gibt es Unterschiede, die man freilich in den richtigen Proportionen sehen muss. Ein Beispiel ist die Freihandelspolitik. Der Wahlsieg von Mauricio Macri in Argentinien bedeutet keine Wiederaufnahme des Projekts der amerikanischen Freihandelszone. Und in Brasilien hätte auch ein rechter Präsident keine andere Handelspolitik verfolgt. Das hätten schon die Unternehmer von São Paulo verhindert. Abgesehen davon zielt die Politik der Vereinigten Staaten vor allem auf bilaterale Freihandelsabkommen. Ein mögliches Szenario ist dagegen die Flexibilisierung des Mercosur, mit dem Ziel, die Zollunion zur Freihandelszone umzubauen. Das erfordert nur die Aufhebung der berühmten Klausel 31, die es den Mitgliedstaaten untersagt, unabhängige Handelsabkommen mit Drittstaaten zu schließen. Eine solche Reform nach dem Vorbild der NAFTA würde nicht nur das einheitliche Zollsystem beseitigen, sondern auch die vagen Ansätze zu gemeinsamen Wirtschaftsstrukturen. Der Mercosur würde damit nicht aufgegeben, sondern zu seiner Gründungsidee zurückkehren, nämlich den besonders dynamischen Unternehmungszweigen jedes Landes den Handel zu erleichtern. Und schließlich hat die neue Rechte auch eine soziale Seite. Ihre Politiker versprechen, die im letzten Jahrzehnt eingeführten Sozialprogramme beizubehalten. Und sie machen sich sogar die von der Linken benutzten Symbolik zu eigen. Der venezolanische Präsidentschaftskandidat Capriles versicherte 2013, er werde die von Hugo Chavez gegründete Basisorganisationen, bolivarianischen Missionen, nicht antasten. Zudem taufte er sein Wahlkampfteam Simon Bolivar und gewandte sich bei seinen Auftritten in den Nationalfarben Gelb, Blau und Rot. Die Tatsache, dass Kandidaten in anderen Ländern auf ähnliche Strategien zurückgegriffen haben, weshalb manche von Kaprilisierung sprechen, bestätigt im Übrigen die erstaunliche Vorreiterrolle Venezuelas. Es war Hugo Chavez, der als erster Anführer der neuen Linken zum Präsidenten gewählt wurde. Ob echt oder vorgetäuscht, das soziale Gesicht der neuen Rechten macht sie politisch konkurrenzfähiger. In den großen Städten kann sie durch neue Wähler ihre traditionellen Klientel erweitern, die sie in einigen Fällen, UDI in Chile oder DEM in Brasilien, von den gefallenen Diktaturen geerbt hat, aber in anderen Fällen, Macri in Argentinien, von den alten populistischen Parteien. Auch das Profil ihres Führungspersonals unterscheidet die neue Rechte deutlich von der viel mehr ideologisch geprägten klassischen Rechten. Ihre neuen Gesichter sind, im Gegensatz zu den alten Dinosauriern, Unternehmer, Geschäftsführer oder Sportgrößen, Männer der Tat, meist jung oder bemüht, jung zu wirken. Im Stil Berlusconis vereinen sie liberale und konservative Traditionen. Dazu kommt eine programmatische Agilität und ein taktischer Opportunismus, der ihren pedantischen Vorgängern völlig abging. Der Erfolg dieser neuen Rechten spiegelt sich in zwei großen Veränderungen des Wählerverhaltens. Die Linke hat einen Teil ihrer Stammwählerschaft in der Mittelklasse verloren. Sie findet ihre Anhänger zunehmend unter den Armen und den Bauern. So hat sich die Wählerbasis der brasilianischen PT vom reichen Süden in den armen Nordosten verlagert. Auch in Uruguay findet die Frente Amplio ihre größte Unterstützung in armen Landesinneren. Sogar Evo Morales, haushoher Sieger der bolivianischen Präsidentschaftswahlen, bekam in den urbanen Zentren weniger Stimmen als früher. Eine zweite neuere Entwicklung ist die Tatsache, dass die Linke Schwierigkeiten hat, die jungen Wähler zu gewinnen. Das könnte daran liegen, dass die traumatische Erfahrung des Neoliberalismus in Lateinamerika für diese Generation nur eine nebulöse Erinnerung ist. Aus all diesen Gründen ist die neue Rechte, auch wenn sie noch nicht viele Machtpositionen erobert hat, ein ernstzunehmender neuer Akteur in der lateinamerikanischen Politik. Thank you. kommen wir zu unserem nächsten Artikel von der Graswurzelrevolution der Januar-Ausgabe. Und wir befassen uns hier mit dem Drohnenkrieg der BRD. Und zwar heißt der Artikel: Von Jagel geht Krieg aus. Eigentlich war die geplante Drohnenstationierung in Jagel der Anlass für die DFG-VK-Gruppen in Schleswig-Holstein, dort mit Protesten zu beginnen und ein regionales Widerstandsnetzwerk zu entwickeln. Nun haben uns die Militärs unerwartet viel Arbeit gemacht, weil SoldatInnen aus Jagel im Syrienkrieg mitmischen. Wir mussten einfach im Bündnis mit ATTAC, CAA und den Linken Protest nach Jagel tragen. Den Ort Jagel kennen viele sicher nicht. An der Stelle Schleswig-Holsteins, an der die Entfernung zwischen Nord- und Ostsee am geringsten ist, liegt wenige Kilometer westlich von Schleswig der Militärflugplatz Jagel. Ein aufwachsender Standort der Bundeswehr, sagen Lokalpolitiker. Hier sind 26 Kampfjets vom Typ Tornado stationiert, Aufklärungstornados mit der Bezeichnung RECCE und welche für elektronische Kampfführung mit der Bezeichnung ECR. Darüber hinaus Kampfflugzeuge für den Seekrieg. Drohnen vom Typ Heron 1, die sich in Massa-e-Sharif in Afghanistan befinden, gehören zu dem Jageler Geschwader. Die Pilotenausbildung für Drohnen mittlerer Flughöhe ist hier beheimatet. Jagel ist zurzeit der einzige Bundeswehrverband, der über Großdrohnen mittlerer Flughöhe verfügt. In Jagel sollten die Großdrohnen Eurohawk stationiert werden. Eine extra Start- und Landebahn und 6 Hangars sowie eine Bodenstation dafür sind bereits gebaut. Die Eurohawks sind abgesagt. Angekündigt von Ministerin von der Leyen sind Großdrohnen vom Typ MQ-4C Triton. Die sollen irgendwann die vorhandene Infrastruktur nutzen. Der zu sperrende Luftraum Richtung Nordsee ist kurz, auch ohne Kollisionsschutz könnten diese Großspionagegeräte also starten und landen. Etwa 1800 SoldatInnen verrichten ihr Kriegshandwerk in dem in Jagel beheimateten Geschwader 51, Immelmann, meist unbehelligt von der Öffentlichkeit. Die Fläche des Militärstandortes ist groß. Über 30 Kilometer fuhren wir im Juli 2015 auf unserer kleinen Fahrraddemo drumherum. Wieder einmal wird von Jagel aus Krieg in die Welt getragen. RECCE-Tornados und Bodenstationen sowie Bildauswertungsspezialistinnen beteiligen sich am Syrienkrieg. Die Spezialität des Geschwaders 51 ist die sogenannte militärische Aufklärung. Das Geschwader hat Erfahrung mit Kriegsbeteiligungen. 1994-95 scannten RECCE-Tornados aus Jagel Serbien ein. Bomber aus Großbritannien oder den USA zerstörten dann die ausgemachten Ziele. 2007 bis 2010 waren RECCE-Tornados aus Jagel am Afghanistan-Krieg beteiligt. Auch dort wurde das Land abgelichtet. Verbündete zerstörten oder töteten dann die festgelegten Ziele. Seit dem Sommer 2015 wird die Ruhe am Fliegerhorst Jagel immer wieder durch kleine Aktionen von AntimilitaristInnen und PazifistInnen gestört. Zuletzt am 29.08., 7.12., 10.12. und 19.12. Der verharmlosende Tarnbegriff Aufklärung wurde mit den Aktionen thematisiert. Im Dezember 2015 wurden Flyer an SoldatInnen verteilt, in denen dazu aufgefordert wurde, sich nicht an dem völkerrechtswidrigen Krieg in Syrien zu beteiligen. Militärische Aufklärung hat nichts mit Kant zu tun. Wenn Militär Aufklärung sagt, meinen sie ausspähen oder ausspionieren. Das Militär spioniert aus, um wirkungsvoller töten zu können. Wenn SoldatInnen sagen, das Ziel ist aufgeklärt, meinen sie, nun ist klar, wie es dort aussieht. Die Menschen dort können effizienter bombardiert oder beschossen werden. Militärische Aufklärung bedeutet Kriegsbeteiligung. Aufklärung ist Vorbereitung zum Mord. Die Aufklärer liefern Zielfotos von den Menschen oder Objekten, die von beauftragten Killern dann ausgeschaltet werden. Auf die Art beteiligen sich die RECCE-Tornados aus Jagel am Morden in Syrien. Sie sind Teil des Kampfeinsatzes. Das war der linke Medienspiegel im Januar 2016. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Und tschüss.